Märchen. Die schäumenden Wellen voll Pili als Bächen verdoppeln die Wut, verdoppeln die Wut. Die schäumenden Wellen voll Pili als Bächen verdoppeln die Wut, verdoppeln die Wut. Ein Christ soll zwar wie Wellen stehen, wenn Trübsals Winde um ihn gehen. Ein Christ soll zwar wie Wellen stehen, wenn Trübsals die Stürme der Flut, die Stürme der Flut, die Kräfte des Glaubens zu schwächen, die Kräfte des Glaubens zu schwächen. Die schäumenden Wellen von Pelias Bächen, die schäumenden Wellen von Pelias Bächen, die schäumenden Wellen von Pelias Bächen verdoppeln die Wut, verdoppeln die Wut. Die schäumenden Wellen von Pelias Bächen verdoppeln.